Ich war an der Spitze, ganz oben, hatte alles im Griff. Ich liebte dies Leben und jeder hat mich akzeptiert. Letztlich kommt dieser Cheater vom Himmel mit seinem Raketenschiff. Und auf einmal passieren sehr seltsame Dinge hier. Ich hab Freunde, so viele Freunde, doch von denen ist keiner mehr da. Ich werde alles probieren, damit es wieder so wird, wenn es war.